Widerstand. Und Sunshine war der Widerstand. Und Sunshine war der Widerstand. Wofür die Wut? Wofür der Mut? Wofür das weiße Blut? Wofür die Wut? Wofür der Mut? Wofür das weiße Blut? Taten ohne Namen, Taten ohne Sinn. Taten ohne Namen, Taten ohne Sinn. Wofür die Wut? Wofür der Mut? Wofür das weiße Blut? Des Widerstands, Tarnfarbe der Tradition, des Kaisers neue Farben. Ungestraft hetzt wieder die Pest, narrenfrei die Pseudo-Opfer, narrenfrei die Pseudo-Opfer. Wofür die Wut, wofür der Mut, wofür das weiße Blut? Wofür die Wut, wofür der Mut, wofür das weiße Blut? Taten ohne Namen, Taten ohne Sinn, Taten ohne Namen, Taten ohne Sinn. Wofür die Wut, wofür der Mut, wofür das weiße Blut? Blut soll schreien, Vergeltung, noch mit letzter Natur. Das weiße Blut soll schreien, Vergeltung, noch mit letzter Natur. Gerechtigkeit sei unser Ziel. Gerechtigkeit sei unser Ziel. Verjährt niemals, die Zeit brennt ab. Verjährt niemals, die Zeit brennt ab. Erich Mühsam, Schriftsteller und Pazifist und Befürworter des Freiheits- und Glücksanspruchs des Individuums gegen jeden Konformitätsdruck, im Juli 1934 nach Folterung im KZ Oranienburg ermordet. Benjamin Walter, engagierter Marxist und Schriftsteller, nahm sich im September 1940 auf der Flucht vor der Gestapo das Leben. Dietrich Bonhoeffer, Theologe und Pfarrer, kritisierte die rein kirchliche Widerstandshaltung, am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet. Kurt Huber, Alexander Schmorell, Hans und Sophie Scholl, Christoph Probst und Willi Graf, Mitglieder der Weißen Rose, 1943 ermordet. Robert Abshagen, Versicherungskaufmann, KPD-Mitglied, Juli 1944 getötet. Herbert Baum, Elektriker, Leiter des Ringbund Deutsch-Jüdische Jugend, 1942 angeblich Selbstmord in der U-Haft in Berlin-Moabit. Marianne Baum, Mitglied der Deutsch-Jüdischen Jugendgemeinschaft, August 1942 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Friedrich Justus Perels, Jurist, Mitglied der Christlichen Studentenvereinigung, Oktober 1944 verhaftet, April 1945 aus der Zelle gezerrt und auf offener Straße erschossen. Wilhelm Leuschner, Politiker und Sozialdemokrat, stellt sich 1944 nach Verhaftung seiner Frau der Gestapo, September 1944 hingerichtet. Sala Kochmann, Kindergärtnerin, im August 1942 hingerichtet. Franzia Grün, Sekretärin, 1945 in Theresienstadt ermordet. Wilhelm Gutdorf, Journalist, im Mai 1943 hingerichtet. Martin Kochmann, Georg Lechleiter, Julius Philipson, Bebo Wagner, Werner Schaaf, Walter Küchenmeister, Nikolaus Groß.